Protokoll 13. Das Joch des Brotes. Der Bedarf des täglichen Brotes wird die Heiden zwingen, zu schweigen und unsere demütigen Diener zu sein. So auch die Journalisten, Schriftsteller, Berichterstatter, Literatur- und Kunstkritiker, Erzieher und Förderer in unserem Land und in jedwedem anderen Land der Welt. Nachdem man gelesen und erfahren hat, was in Chile geschehen ist und noch geschieht, wird es möglicherweise doch noch Menschen geben, die an der Echtheit der Protokolle zweifeln. Sie verdanken dies dem Joch des Brotes. Die Protokolle wurden 1905 veröffentlicht und es wird wohl niemand annehmen können, dass man damals schon gewusst hat, was heute hier geschehen würde. Nicolás Palacios hatte sein Buch »Chilenische Rasse« ein Jahr vorher, 1904, veröffentlicht. Also konnte er die Protokolle der Weisen von Zion nicht kennen. Umso mehr Mut hat er mit seinem Geist und durch sein prophetisches Einfühlungsvermögen bewiesen. Was wird nun in Chile geschehen, nachdem die erste Etappe des jüdischen Planes endgültig erfüllt wurde? Man sollte die Antwort auch in den Protokollen suchen. Es gibt Menschen, die diese wie ein Horoskop befragen und bessere Ergebnisse als mit dem I Ching erzielen. Milton Friedman wurde der Nobelpreis zuerkannt. Es ist gut möglich, dass der Grund dafür seine bewiesene Fähigkeit war, alleine ein Land wie einige weitere zu zerstören. Ein sehr verdienter Preis laut dem protokollarischen Urteil. Es gibt immer eine Unbekannte, die es aufzuklären gilt. Sind Marx, Freud, Einstein, Friedman bewusste Wesenheiten einer Verschwörung auf planetarischem Niveau? Fähige Schöpfer, Herren eines peinlich genau ausgearbeiteten Planes gewesen, um fremde Traditionen zu zerstören, Organismen zu zerlegen und zu verderben? Oder waren sie nur in ihren Genen gelenkte Instrumente, programmiert in ihren Chromosomen, missbraucht von einer anderen, äußeren, teuflischen und höheren Intelligenz, die sie zu Juden gestaltete, mit ihnen einen Roboterpakt im Gegenblut verwirklichend, einen Pakt schwarzer Magie? Oder verwendet die Natur sie wie Mikroben zur Zersetzung eines Leichnams? Viren, Schmarotzer, Krebszellen? Es soll ein Anzeichen vorhanden sein, dessen Schlussfolgerung sich zugunsten der Existenz einer bewussten Verschwörung zuneigt. Für einen bis ins kleinste Detail durch einen höheren Geist ausgearbeiteten Plan, materiell verwirklicht von einem Minderheits- und Oligarchentrust von teuflischen Gehirnen, die im Schatten und im Geheimen arbeiten würden, mit dem möglichen und begrenzten Wissen einiger weniger äußerlich Ausführenden, doch in voller Kenntnis der Mittel und der letzten Ziele. Das enthüllende Zeichen wäre die riesige Kampagne der Propaganda und Förderung, geschickt aufgebaut zur Unterstützung der sichtbar Ausführenden des großen Planes, um sie wirksamer, unverwundbar und populärer, berühmter zu machen. Friedenspreisträger, Kissinger und so weiter, Nobelpreisträger, Friedman und so weiter, Pfründe, Ehrungen und Reichtümer. Wucher. Mit diesem Wort hat Ezra Pond den Inbegriff allen Übels des dunkelsten Zeitalters bezeichnet. Sein berühmter Canto 140, Wucher, ist auch ein Manifest gegen diese verdammte Zeit. Die grundlegende Ursache, die Ezra Pond dazu brachte, sich im großen Krieg auf die Seite Hitlers zu stellen, war die, dass der Nationalsozialismus es gewagt hatte, die Dienstbarkeit für den Zins zu zerstören, das heißt den Wucher. Und dies ist auch der wahre Grund der totalen Kriegserklärung an Hitler und den Hitlerismus seitens der Mächte des internationalen Judentums, der Diener des Demiurgen, Jehova, des Feindes, des Herrn der Finsternisse. Hitler hatte sie ihrer unheilvollen Waffe beraubt, durch welche sie die Welt versklavt hielten. Die Analyse unserer Lage, die Lage der anderen Länder unseres Kontinents und der sogenannten Dritten Welt ist erstellt worden, als Eckstein das Protokoll 20 der Weisen von Zion über die im Ausland gemachten Anleihen setzend. Man kann sehen, dass diese ausländische Schuld auch eine ewige sein soll, unermessliche, albtraummäßige Zahlen erzielend. Und so, wie das Land sich im Ausland bei dem internationalen Wucherkapital mit immer höheren Zinsen verschuldet, verschuldet sich auf die gleiche Weise der Privatmann im Innern zu einem Wucherzins bei den Landesbanken, die ihrerseits durch andere Darlehen vom ausländischen Superkapitalismus abhängen. In der Zwischenzeit überwacht und leitet der Kontrollorganismus, geschaffen vom internationalen jüdischen Kapital, der Internationale Währungsfonds, mit eiserner Hand den Selbstmord der nationalen Gruppierungen. Chile wurde das gehorsamste Land unter den Selbstmördern, das flüssigste unter den Selbstzerstörern seines Volkes und seiner wehrlosen Arbeiter. Der gehorsamste Erfüller aller Befehle seines sadistischen Herrn. Mit dem Hut oder der Mütze in der Hand bittet und bittet es um Anleihen zur Zahlung der Zinsen für die Zinsen seiner steigenden Anleihen und befolgt die Befehle, die der Verleiher ihm mit der Peitsche in der Hand durch seinen Vorarbeiter und Komtur übermitteln lässt, der Internationale Währungsfonds. Im Folgenden werden wir einige Absätze aus dem Buch »Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft« wiedergeben, welches das Gegenmittel war, das der Hitlerismus gegen das Protokoll 20 der Weisen von Zion entdeckt hatte und das, als es in Deutschland angewandt worden war, diese Knechtschaft zerstörte und so weit war, endlich und beinahe für immer den Virus des Wuchers zu vernichten. Man hatte damit klargestellt, dass eine Nation, ein menschliches Konglomerat, in jedem Augenblick und an jedem Ort in der Lage sein kann, sich vor der Katastrophe und der Zerstörung zu retten. Die Formel dazu hatte der Nationalsozialismus, der Hitlerismus geliefert. Die Gefahr war für das jüdische Gift so groß, dass man unverzüglich daran ging, den totalen Krieg gegen das Genie der Heiden zu beschließen. Aus Angst, die verzweifelten Völker könnten noch heute ihre Augen zu ihm erheben, angesichts des Todeskampfes, den sie durchleben, und vor dem Scheitern der Systeme, die sich als einzige Alternative anbieten, der Marxismus, der Kapitalismus, hat man jene Bezeichnung »Holocaust am auserwählten Volk Jehovas« erfunden. Die Nazi-Verbrechen, die Verfolgungen, die Tyrannei, die Sklaverei, die rassischen Völkermorde und andere Argumente mehr, womit man die Gemütsbewegungen der Massen mobilisiert, deren Sinne vernebelt und verhindert, dass die verdummten Arier und die Tiermenschen die Wirklichkeit erkennen. Alles ist sorgfältig und Jahrhunderte im Voraus so geplant gewesen. Die Protokolle selbst beweisen es. Sie glauben, sich der Genies der Heiden bedienen zu können, sie zur Ausführung ihrer Pläne bis in die letzten Konsequenzen missbrauchend. Das Aufdringen ihres Golem-Messias, seiner kybernetischen Maschinerie über den Verstand und das Fleisch der Sklaven, die bereits in eine Knetmasse aus Schlamm und Kot verwandelt sind. Der Autor des Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft war Gottfried Feder. Die Grundregeln wurden von Hitler angewandt, nachdem dieser in Deutschland an die Macht gekommen war. Es ist besonders wichtig zu wissen, dass Feder Mitglied auf Lebenszeit der Thule-Gesellschaft war, zu der als eingeladene Gäste Adolf Hitler, Rudolf Hess und Alfred Rosenberg wie auch andere hohe Leiter des Nationalsozialismus gehörten. Auf diese Weise war die angewandte Lehre, das Gegengift gegen den jüdischen Virus, gegen seine Esoterik, schwarze Magie und numerische Kabbala des Geldzinses, eine gelungene Operation arischer Magie, einer hyperboreischen, nordischen und polaren Esoterik. Nachstehend geben wir einige aufschlussreiche Auszüge bekannt für Chile und die heutigen Chilenen, für die Südamerikaner sowie alle Völker, die unter dem Joch des jüdischen internationalen Kapitals stöhnen.